Morning. Guten Morgen, Beloved child of the father. geliebtes Kind des Vaters, who is whispering into your ear right now. Der gerade jetzt in dein Ohr flüstert. I hope you're learning to let go of your past and listen to that whisper. Ich hoffe, du lernst deine Vergangenheit loszulassen und diesem Flüstern zuzuhören. So let's go to verse 17. Lasst uns zu Vers 17 gehen. And since we are his true children, und da wir seine wahren Kinder sind, we qualify to share all of his treasures. Sind wir qualifiziert, alle seine Schätze zu teilen? For indeed we are heirs of God himself. Denn wir sind ja Erben Gottes selbst. Look at this. Schau das an. Here Paul made it very clear to us that we are his beloved children. Hier sagt Paulus ganz klar, dass wir seine geliebten Kinder sind. That's the truth. Und das ist die Wahrheit. But Paul says, because you are his beloved children, you also qualify. Aber Paulus sagt, weil du sein wahres Kind bist du auch qualifiziert. You're qualified to get hold of all the divine treasures. These are your inheritance. Wir sind qualifiziert, all die göttlichen Schätze zu teilen, denn wir sind ja Erben Gottes selbst. Listen, my friend. Hör zu, mein Freund. There is a huge difference if you have an inheritance and if you claim your inheritance. Es ist ein riesiger Unterschied, ob du ein Erbe hast oder ob du dein Erbe in Anspruch nimmst. Many Christians never are able to access their inheritance. Viele Christen sind nie fähig, ihr Erbe zu ergreifen, because they don't think they are worthy. Weil sie denken, dass sie unwürdig sind. They don't think they actually are true beloved children of the Father. Sie glauben nicht, dass sie wirklich geliebte Kinder des Vaters sind. Remember the story that we call the story of the prodigal son? Erinnerst du dich an die Geschichte vom verlorenen Sohn? The younger son, was he worthy to receive the inheritance? Der jüngere Sohn, war er würdig, das Erbe zu bekommen? Did he act wisely and use it right? Hat er klug gehandelt und es richtig eingesetzt? No. Nein. But it was his right to have the inheritance. Aber es war sein Recht, sein Erbe zu haben. He simply claimed his right and took and did whatever he wanted. Er nahm einfach sein Recht in Anspruch und tat, was er wollte. We could talk a lot about this story. Wir könnten viel über diese Geschichte sprechen. But there was an older son in the same house. Im gleichen Haus gab es einen älteren Sohn. Look what the older son says when the younger son comes home. Schau, was der ältere Sohn sagt, als der jüngere Sohn nach Hause kommt. And when there is a big party. Und es ein großes Fest gibt. He refused to celebrate. Er weigerte sich, mitzufeiern. And he said in anger and in bitterness to the father. Und er sagte zornig und verbittert zum Vater. So many years have I served you. So viele Jahre habe ich dir gedient. And you've never given me a goat to celebrate with my friends. Und du hast mir nie einen Bock gegeben, damit ich mit meinen Freunden feiern kann. Look, schau. The guy had an inheritance, but he did not think the father would give anything to him. Der Mann hatte ein Erbe, aber er dachte nicht, dass der Vater ihm irgendetwas geben würde. Think about it. Denk darüber nach. He lived with this terrible mentality. Er lebte mit dieser furchtbaren Mentalität. What did the father respond? Was antwortete der Vater? He says, my children, my child, everything that I have is yours. Mein Kind, alles was mein ist, das ist dein. The older son could have taken all the inheritance and enjoyed it. Der ältere Sohn hätte alles Erbe nehmen und es genießen können. I have a feeling. Ich habe ein Gefühl. That one day. Dass eines Tages. Many children of God will stand in heaven. Viele Kinder im Himmel stehen werden. And they're going to say. Und sagen werden. You gave him everything. You never gave me anything. Du hast ihm alles gegeben. Du hast mir nie etwas gegeben. And the Lord will say. Und der Herr wird sagen. Look, you are my child and you have been qualified to take the inheritance, but you never took it. Schau, du bist mein Kind und warst qualifiziert, das Erbe zu nehmen, aber du hast es nie genommen. Because you never felt qualified. Du hast dich nie qualifiziert gefühlt. But this is not my fault. Aber das ist nicht mein Fehler. Look, schau. Since we are his true children, which is a truth. Da wir seine wahren Kinder sind, was eine Wahrheit ist. We qualify to share in all of his treasures. Sind wir qualifiziert, an allen seinen Schätzen Anteil zu haben. I love this statement in verse 17. Ich liebe diese Aussage in Vers 17. And since we are joined to Christ, we also inherit all that is that he is and that he has. Und da wir mit Christus verbunden sind, erben wir auch alles, was er ist und was er hat. You know, the New King James Version says it like this. Die New King James Version sagt es so. We are co-heirs with Jesus Christ. Wir sind Miterben mit Jesus Christus. Do you know why you're qualified? Weißt du, warum du qualifiziert bist? Because through Christ you have become God's beloved child. Weil du durch Jesus Christus Gottes geliebtes Kind geworden bist. Not because you've been a good boy, good girl. Nicht weil du ein guter Junge, ein gutes Mädchen bist. Not because of your clever and great religious performance. Nicht weil du klug bist und eine tolle religiöse Leistung erbringst. Not because of many things you do for God. Nicht wegen der vielen Dinge, die du für Gott tust. You have been qualified to inherit everything that God has and God is. Du wurdest qualifiziert, alles zu erben, was Gott hat und was Gott ist. Because through Jesus Christ you've become a true beloved child of God now. Weil du nun durch Jesus Christus ein wahres geliebtes Kind Gottes geworden bist. So everything that he is, everything that he has belongs to you. Alles was er ist, alles was er hat, ist für dich. Because we inherit together with Jesus Christ. Weil wir zusammen mit Jesus Christus erben. Look, he finishes with this thought. Schau, er beendet mit diesem Gedanken. We will experience being co-glorified with him, provided that we accept his sufferings as our own. Wir werden erleben, dass wir mit ihm verherrlicht werden, vorausgesetzt wir nehmen seine Leiden als die unseren an. Oh, I don't like this, Reinhard. Ah, das mag ich nicht, Reinhard. I don't like to suffer. Ich mag es nicht zu leiden. Ah, Jesus already suffered for me. I don't want to have any more suffering. Jesus hat für mich schon gelitten. Ich will kein weiteres Leiden mehr. Well, look. Also schau. Many of these scriptures about suffering we actually completely misunderstand. Wir missverstehen vollkommen viele dieser Schriftstellen über das Leiden. When the Bible talks about us Christian sufferings in the New Testament. Wenn die Bibel im Neuen Testament über das Leiden der Christen schreibt, it never talks about the sufferings because of sickness or disease or any of that problem. Spricht er nie über Leiden, die durch Krankheit, Beschwerden oder eines dieser Probleme verursacht werden. The New Testament actually talks a whole bunch about Christian suffering. Das Neue Testament spricht viel über das Leiden von uns Christen. And our attitude. Und unsere Haltung. Our attitude is supposed to be to rejoice in suffering. Unsere Haltung muss sein, sich im Leiden zu freuen. But not any kind of suffering. Aber nicht jede Art von Leiden. The New Testament makes it very clear. Das Neue Testament macht es sehr deutlich. Our sufferings are, we are joined to the sufferings of Christ. Unsere Leiden sind mit den Leiden Christi verbunden. Who has been rejected. Der abgelehnt wurde. Who has been constantly defied by the religious people. Der von den religiösen Menschen dauernd herausgefordert wurde. So the Christian suffering the New Testament teaches is the sufferings because we stand up for Jesus. Die Leiden der Christen sind die Leiden, weil wir für Jesus einstehen. So sagt es das Neue Testament. And this is only always connected to suffering for Jesus because we stand up for him. Und das ist nur immer verbunden mit dem Leiden für Jesus, weil wir für ihn einstehen. So remember. Also erinnere dich. Take a stand for Jesus because we have such a huge inheritance. Steh für Jesus ein, denn wir haben ein so großes Erbe. And when people don't like that. Und wenn die Leute das nicht mögen. When they try to persecute you for standing up for Jesus. You lift up your head and says, "This is glorious." Und wenn sie versuchen, dich für Jesus zu verfolgen, weil du für ihn einstehst, dann erhebst du deinen Kopf und sagst, "Das ist herrlich." There's no other suffering that a Christian is supposed to go through. Es gibt keine anderen Leiden, die ein Christ durchmachen muss. Except the suffering of Christ, because we stand up for our beloved Jesus. Außer dem Leiden Christi, weil wir für unseren geliebten Jesus einstehen. And this brings nothing but glory. Und das bringt nichts anderes als Herrlichkeit. Tomorrow we continue. Morgen machen wir weiter.